Die Duma-Wahlen sind zwar nicht so entscheidend wie die russischen Präsidentschaftswahlen, die spätestens 2018 anstehen, aber sie sind dafür ein wichtiger Testlauf. Benjamin Bidder, 7 Jahre lang Russland-Korrespondent für Spiegel Online, hat viel über die vergangenen Duma-Wahlen berichtet, die von Massenprotesten begleitet wurden. Seit diesem Monat ist er nun zurück in seiner Heimatredaktion in Hamburg und hat ein Buch geschrieben über ein Thema, das ihn immer wieder beschäftigt hat. Die Generation Putin, so auch der Titel des Buches. Es sind höchst unterschiedliche Vertreter, die doch eines eint. Sie alle wurden in der Jelzin-Ära Anfang der 90er Jahre geboren und wurden erwachsen unter Putin. Russland verstehen, genau das möchte der 35-jährige Autor. Doch der Begriff Russlandversteher ist in Verruf geraten, bedauert er im Vorwort seines Buches. Vor der Sendung habe ich Benjamin Bidder gefragt, warum ist das eigentlich so? Verstehen wird halt immer häufiger in Diskussionen gleichgesetzt als gutheißen und sich gemein machen. Was ich versucht habe, was meine Kollegen versuchen, ist Entwicklungen in Russland und der Ukraine nachzuvollziehen, sie zu verstehen, um sie dann eben auch besser erklären zu können. Und auch, um sie zu kritisieren dann, aber eben fundiert. Und was würden Sie sich mehr wünschen? Wir reden eigentlich wenig über Russland. Wir reden viel mehr über Putin, wir reden über die Kreml-Politik. Aber was ziemlich aus dem Blick geraten ist, ist die Frage, wie entwickelt sich eigentlich die russische Gesellschaft und wie können wir vielleicht auch positive Entwicklungen, die es in der russischen Gesellschaft zweifelsohne gibt, stärker unterstützen. Dass Sie da Ihren Blick drauf werfen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Seit diesem Monat sind Sie wieder zurück in Ihrer Heimatredaktion bei Spiegel Online in Hamburg. 7 Jahre waren Sie Korrespondent in Russland. Sie berichteten auch über die vergangene Duma-Wahl im Dezember 2011 und die darauf folgenden Massenproteste wegen angeblicher Wahlfälschungen zugunsten der Putin-Partei Einiges Russland. Ist das nochmal zu erwarten jetzt am kommenden Wochenende? Die Vergangenheit lehrt uns, vorsichtig zu sein mit Prognosen. 2011 hatte auch niemand so recht gerechnet mit großen Protesten. Rückblickend war das damals sicherlich ein Fehler, weil man schon sehen konnte in den Umfragewerten von Präsident Wladimir Putin, dass die im Sinkflug begriffen waren. Zur heutigen Situation: Einerseits ist die Unterstützung in der Bevölkerung für die russische Führung noch immer extrem hoch. Das liegt vor allen Dingen an der in Russland sehr populären Außenpolitik des Kreml. Andererseits sieht man seit Beginn des Jahres vor allen Dingen, dass die innenpolitischen Probleme in Russland langsam durchschlagen. Darunter leidet aber weniger Putins Umfragewert als vielmehr die Umfragewerte seiner Partei Einiges Russland. Um Russland dem deutschen Leser näher zu bringen, haben Sie sich die junge Generation genau angeschaut, die sogenannte Generation Putin. Sie schreiben, noch nie sei eine Generation in Russland so frei aufgewachsen. Warum, Herr Bidder, schlägt sich dieser Freiheitsgedanke bislang vor allem im Privaten, nicht aber politisch nieder? Die jungen Russen sind auch die Kinder ihrer Eltern. Damit meine ich, sie sind ähnlich konservativ geprägt. Ihre Unterstützung für Putin ist in Umfragen ähnlich hoch wie bei den Älteren. Und die Politik beginnt eigentlich auch gerade erst jetzt so ein wenig in ihr Leben, sagen wir, einzubrechen. Inwieweit? Die Reisen, die sie früher gern gebucht haben, die können sich viele inzwischen nicht mehr leisten. Da geht es in meinem Buch auch drum, um den Marat, der so ein Globetrotter ist. Die Kleidung, die sie gern getragen haben, können sie sich nicht mehr leisten. Und ich habe den Eindruck, dass sich auch die Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für junge Leute in Russland sukzessive verschlechtern durch die Krise und durch die Tatsache, dass Internet und Medien insgesamt immer strikter kontrolliert werden in Russland. Ich halte es für möglich, dass daraus eine breitere Unzufriedenheit entstehen könnte, aber das muss man einfach sehr genau abwarten. Sie schreiben auch, dass die jungen Russen heute nicht mehr fernsehen, worüber ja vor allen Dingen die Propaganda heute läuft, sondern sich vor allen Dingen über Blogs informieren oder auch im Internet trotz vielleicht stärkerer Zensur. Wie wird sich das niederschlagen? Also prinzipiell hat die junge Generation deshalb zum ersten Mal die Möglichkeit, der russischen Propaganda und der staatlichen Nachrichtenvermittlung, nennen wir es mal so, zu entfliehen, weil im Internet alternative Lesarten von oppositionsnahen Portalen, aber auch von der Deutschen Welle oder der BBC oder der CNN immer nur einen Klick entfernt sind. Was wir aber beobachten in den letzten 2 Jahren ist, dass junge Leute, Russen aber auch insgesamt, zwar durchaus diese alternativen Angebote sich anschauen, aber aber bei dem, was sie glauben, dann doch eher bei dem verharren, was von den russischen etablierten Medien eben verbreitet wird. Das heißt also, sie picken sich sehr stark das raus, was sie glauben wollen. Das ist ein Phänomen, was man sicherlich aus dem Westen auch kennt, aber in Russland ist es doch sehr extrem ausgeprägt. Und ich glaube, man muss mehr sich Gedanken darüber da machen, nicht nur, wie man alternative Nachrichtenkanäle erreicht und unterstützt, sondern auch, wie man Informationen so vermittelt, dass man Leute überzeugt, die per se jetzt erstmal nicht der eigenen Meinung sind. Sie sagen in Ihrem Buch, die junge Generation sei nur zu verstehen, wenn man die Gorbatschow-Ära oder die Jelzin-Jahre mit bedenkt. Warum ist das so? Weil man so am besten die Gesellschaft versteht, in die sie hineingeboren wurden. Als sie geboren wurden, haben viele ihrer Eltern noch um das nackte Überleben gekämpft. Ich habe auch während der Recherchen viel mit ihren Eltern gesprochen. Viele erinnern sich an die riesigen Hoffnungen, die sie damals in Gorbatschow gesetzt hatten und aber auch an die riesigen Enttäuschungen. Heute haben viele Familien den Anschluss an die langsam wachsende Mittelschicht gefunden in Russland. Und mir hat ein Vater von einer jungen Putin-Anhängerin einen sehr interessanten Satz gesagt, der ist, glaube ich, typisch und beschreibt die Lage ganz gut. Er hat gesagt, naja, vor 15 Jahren, als wir in unsere neue Wohnung eingezogen sind, war mein Lader das einzige Auto, das vor der Tür stand. Heute stehen da Hunderte. Und du willst mir wirklich sagen, dass unter Putin alles schlecht sei? Das prägt natürlich auch ihre Kinder, weil sie mit denen eben zusammen aufwachsen, sie erziehen. Wenn man mal auf ihre Protagonisten schaut, die haben sie ja schon erwähnt, die könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Da gibt es Marat, den Dächerkletterer, der Freiheit dann spürt, wenn er heimlich auf die höchsten Gebäude Moskaus klettert. Oder Lena, Mitglied der Jungen Garde, der Nachwuchsorganisation der Kremlpartei. Oder eben auch Vera, die Journalistin werden will und bei ihrem ersten Treffen zur Zeit der Massenproteste Ende 2011 noch voller Hoffnung ist, dass es bald eine Alternative zu Putin gibt. Heute weiß sie, wie sie schreiben, wer nicht brechen will, muss nachgeben, etwas zurückweichen, wenn der Druck zu groß wird. Steht Vera exemplarisch für die russische Opposition? Ja und nein. Also in gewisser Weise ist die Situation, in der sie sich wiedergefunden hat, exemplarisch für die fast ausweglos wirkende Situation der russischen Opposition. Sie unterscheidet sich aber darin, dass sie den Weg gewählt hat, nach Kiew auszuwandern. Vera sagt, für sie war das Auswandern die einzige Möglichkeit, also das Zurückweichen. Aber es ist wichtig, dass die anderen in Moskau weiterarbeiten und den Menschen zeigen, schaut her, wir kümmern uns um eure Belange. Wir sind Leute wie du und ich. Wir sind nicht Agenten des Westens oder der CIA, wie das russische Fernsehen das immer wieder behauptet. Aber der Druck und die Perspektivlosigkeit für die Opposition, das wird immer härter. Und wer sein Leben so wie Vera oder auch seine Karriere in Russland einer Oppositionspartei oder Bewegung widmen will, der kann ganz leicht halt auch vor dem persönlichen Nichts stehen, wenn nicht gar mit einem Bein im Gefängnis. Wenn Sie das in Ihrer Zeit, Sie waren 7 Jahre Russland-Korrespondent, beobachten, ist das mehr geworden, dieser Druck? Der Druck ist in jedem Falle deutlich stärker geworden. Es gab früher noch mehr Nischen, vor allen Dingen für kritische Journalisten. Und in Russland ist das, wie im Fall von Vera eben auch, der Übergang von jemandem, der kritischen Journalismus macht, zum Oppositionsaktivisten und umgekehrt, ist relativ fließend. Da gab es noch sehr viele Medienportale, die relativ große Freiheit hatten. Auch in Zeitungen gab es mehr Möglichkeiten, sich da zu verwirklichen. Das ist ein Riesenproblem. Sie zitieren den russischen Bestsellerautor Wladimir Sorokin, der einmal beklagt hat, dass Russlands Gesellschaft noch immer der eines absolutistischen Fürstentums gleicht, an deren Spitze ein entrückter Zar steht und unten die passiven Bürger. Will die junge Generation überhaupt das Land verändern? Ich glaube schon, das betrifft die Putin-Anhänger genauso wie die Opposition. Das ist eine sehr aktive Generation. Ich glaube, dass diese Generation trotzdem immer sehr russisch sein wird. Also die wird nicht austauschbar sein zu westlichen Jugendlichen beispielsweise. Was zum Beispiel auffällt, ist, dass junge Russen sehr patriotisch sind, sehr stolz auf ihr Land, sicherlich stolzer auf ihr Land, als das üblich ist bei vielen jungen Deutschen. Das Hauptziel, wenn man das so zusammenfassen will, der jungen Generation, da ist sie sehr pragmatisch, die wollen gut leben und sich entwickeln. Und ich sehe das relativ skeptisch, dass die derzeitigen autoritären Entwicklungen in Russland diese Entwicklungsmöglichkeiten eben bieten. Von daher erwarte ich schon, dass die jüngere Generation, wenn sie ihren eigenen Interessen eben folgt, politisch aktiver werden dürfte in den nächsten 20, 30 Jahren.